outsource, hab keine Quellen mehr, find keine Stellen mehr, check nebenher, gib's Leben her, heilige Helden her, Konzernkassenkosten sind selten leer, Kapitel Kapital, Capital Damages us, Manages us, das to das, Bass zu Bass, Buchstabenmaschinen, die Bahn ist rot, es gibt nichts zu verlieren, komm ein Stück näher, lass los und so, dann wächst du, wirst du, krass groß und so, open your mind, free your soul und so, verlässt den Bereich der Remote Control, eine Drehung und dann zurück zu dem Anfang, kein Grund dafür, dass wir Angst haben, ich halt nichts mehr zurück, alles ist im Fluss, fühl den Kick, mit Drehung und dann zurück zu dem Anfang, kein Grund dafür, dass wir Angst haben, ich halt nichts mehr zurück, alles ist im Fluss, fühl den Kick, eine Drehung und dann zurück zu dem Anfang, kein Grund dafür, dass wir Angst haben, ich halt nichts mehr zurück, alles ist im Fluss, fühl den Kick. Lass dein Körper die Kontrolle übernehmen, einfach nur gehen lassen, nicht überleben. Fühl den Bass, die Höhen und Mitten, Laute von Lippen übersteuern wie Klippen. So wie es ist es seit 100 Jahren und tausende davor nichts als wunderbar. Das Leben erscheint in bunten Farben, wie Alufolie glänzt, funkeln Wahn. Es gibt Bonusrabatt auf Lotusblüten, auf Eierkartons, Fotos von Küken. Von wahrem Mensch gibt es Prototypen, frisch in Form von Koks aus dem Blüten. Drehung und dann zurück zu dem Anfang, kein Grund dafür, dass wir Angst haben. Ich halt nichts mehr zurück, alles ist im Fluss, fühl den Kick. Mit Drehung und dann zurück zu dem Anfang. Kein Grund dafür, dass wir Angst haben. Ich halt nichts mehr zurück. Alles ist im Fluss, fühl den Kick. Mit Drehung und dann zurück zu dem Anfang. Kein Grund dafür, dass wir Angst haben. Ich halt nichts mehr zurück. Alles ist im Fluss, fühl den Kick. Steh auf, mach Moves, komm und beweg dich. Ob du auf E bist oder so erregt bist, gib mir ein Zeichen, als ob du in den Schnee pisst. Und geh auf die Jagd, bis das Biest erlegt ist. Hier sind Blumen, Blätter und Früchte. Keine Gerüchte, Süchte oder Flüchte. Baby, beweg deine Hüfte, dann ab in die Luft, auf Gedanken. Ich züchte, fühl wie dein Leben fließt. Ein Soldat trifft nur, wenn er daneben schießt. Wirst du wer, wenn du dein Leben siehst. Guck nicht zu, lebst selbst und dein Leben sprießt.